Die Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan besichtigten am 14. August das Geburtshaus vom Genossen Kim Jong-il im Geheimlager Baekdusan, Heilige Stätte der Sonne. Am Mosaik waren Gemälde mit den Bildern von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk im Geheimlager Baekdusan, legten sie Blumenkorb und Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Zuvor besuchten sie das große Monument Samjiyun, das die anti-japanischen revolutionären Verdienste von Kim Il-sung überliefert.